Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Open Government ohne Open. Regierung startet Datenportal. Unter dem Namen GovData, Datenportal für Deutschland, startete die Bundesregierung gestern ihr Open Data Portal. Bürgerinnen und Bürger sollen so einfacheren Zugriff auf Verwaltungsdaten wie Geo-, Umwelt- und Statistikdaten erhalten. Wie gewollt und nicht gekonnt wirkt GovData, findet die Piratenpartei Deutschland. Hauptkritikpunkt ist der deutsche Sonderweg bei Lizenzmodellen, der aus dem ursprünglich geplanten Open Data Portal ein Nicht-Open Data Portal macht. Statt sich an internationalen Vorbildern grundsätzlich freier Datennutzung zu orientieren, ermöglicht Deutschland den Ausschluss kommerzieller Nutzung. Damit sind Daten unter Umständen keine offenen Daten mehr. Innovative Anwendungen und neue Geschäftsmodelle werden damit eher behindert als gefördert. Das Portal verfehlt so eines seiner wichtigsten Ziele, kritisiert Anke Domscheit-Berg, Bundeskandidatin der Piratenpartei Brandenburg und Open Government-Expertin. Das Regierungsprojekt Open Government kann nach Ansicht der Piraten für gescheitert erklärt werden, so Domscheit-Berg weiter. Der Mangel an Glaubwürdigkeit, mit dem die Bundesregierung ihr Leuchtturmprojekt für Open Government angeht, zeigt, welchen niedrigen Stellenwert Transparenz nach wie vor hat. Von den Vorreiterländern wie Großbritannien und USA unterscheidet uns vor allem, dass Open Government in Deutschland nicht Chefsache ist. Kanzlerin Merkel scheint sich dafür nicht zu interessieren. Von einer Vision aus dem Kanzleramt ist nichts bekannt. Internationalen Kooperationen verweigert man sich. Wer ernsthaft Fortschritte für eine transparente Verwaltung wünscht, sollte sich auf diese Koalition nicht verlassen. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.